Wir alle wissen ja nun schon lange, dass beim Meister Eder in der Werkstatt das kleine Pumuckelbett steht und die Pumuckelschaukel unterm Regal an der Wand hängt. Aber es gibt immer wieder Kunden, die das nicht wissen und sich deshalb wundern und glauben, dass der Schreinermeister ein recht verspielter alter Herr ist. Die Frau Kunert gehört zu diesen Kunden. Und weil sie nun verspielte Menschen für besonders nette Menschen hält, hat sie dem Meister Eder da eine Sache eingebrockt, die ihn recht in Verlegenheit gebracht hat. Aber fangen wir beim Anfang an. Also, die Frau Kunert kam in die Werkstatt. Guten Tag, Herr Eder. Guten Tag, Frau Kunert. Herr Eder, ich bräuchte einen Schuhschrank. Aha. Ja, aber er müsste ganz genau reinpassen zwischen zwei andere Kästchen. Mhm, mein Mann hat mir die Maße genau aufgeschrieben. So. Da schauen Sie, da wären Sie. Ja, aber 8 Wochen dauert das schon. Na, macht nichts, Herr Eder. Sieh, ja, was haben Sie denn da Nettes? Das ist ja ein Puppenbettel. Ja. Ach, das ist aber nett. Haben Sie das selber gemacht? Ja, schon. Ja, wissen Sie, das ist halt eine Spielerei. Ja. War das ein Modell für ein Bauernbett? Ja. Ein Modell könnte schon sein, ja. Ja, und die Schaukel da. Mhm. Ach, das ist ja eine richtige Schiffsschaukel. Ja. Das war aber doch wohl kein Modell, oder? Nein, das war für eine, ja, wie sage ich denn gleich, na ja, halt auch zum Spielen. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie ein recht verspielter Mensch sind. Ich? Sie, wir haben doch einen Heimgarten gehabt, mhm, ne? Ja. Und da haben wir eine Ecke gehabt und da haben wir Zwergerl reingestellt. Na. Und einen Teich mit Fisch. Aha. Und eine Windmühle. Ja. Ach, das war so nett. Das war mir das Liebste vom ganzen Garten. Ja, Zwergerln sind was Nettes. Sie, wo Sie so Spaß an solche Sachen haben, da könnte ich Ihnen meine Gartenzwergerl schenken. Was? Ja, die stehen bei mir auf dem Speicher. Ach, ist ja direkt schade drum. Nein. Zwergerl kann ich nicht aufstellen da herin. Doch nicht da herin. Aber in Ihre Blumenkästen vor einem Werkstattfenster. Ja. Da wird so ein Zwergerl wunderbar reinpassen. Nein, lieber nicht. Die sind aber wirklich nett, die ich hab. Ja, ich bring Ihnen den mit dem Schubkarren. Oh, yeah. Der soll sich dann immer daran erinnern, dass Sie meinen Schuhkästerl schneller machen sollen. Nein, wirklich nicht. Das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Was für andere Geschäftsleute Schaufenster ist, das sind für Sie die Blumenkästen mit Gartenzwergerl. Sie werden schauen. Ja. Sie, da bleiben alle Leute stehen, die in den Hof hinterkommen. Ja. Werden Sie sehen. Also, ich bin gleich wieder da. Aber Frau Kunert! Frau Kunert! Ja! Zwergerl sind was Nettes. Liebe Frau Kunert, Gartenzwerge sind was besonders Nettes. Heinzelmännchen sind das alles Netteste. Dummes Zeug! Also, albernes Zeug! Warum sagst du das nicht? Gartenzwerge vor meine Nase setzen, das beleidigt nicht nur meinen Schönheitssinn, sondern mich selbst und alle Kobolde der Welt. Jawohl! Pfui. Also jetzt spinn doch nicht, Pumuckl! Der Gartenzwerg ist doch bloß aus Ton oder aus Gips, der tut dir doch nichts. Oh, so, und einen Schubkarren hat er in der Hand. Einen Schubkarren, also so ein Schubkarren. Ich kann das doch die gute alte Frau Kunert nicht beleidigen. Sie meint's doch bloß gut. Sie will mir doch bloß eine Freude machen. Eine was? Das ist genau so, als würde man einem Menschen einen ausgestopften Affen vor das Fenster stellen. Geh jetzt reiß dich zurück. Du vergisst immer, dass ich... Ah ja, also bitte, ich muss was es dir sagen. Du vergisst es was immer, vergiss ich? Dass ich von dem uralten Geschlecht der Klabautermänner abstamme. Vornehme Kobolde, die das Geschick der Segelschiffe bewachten, lenkten, die in Sturm und Wind... Ja. Und in Wind, naja, in also Sturm, in, ja, in ich Sturm weiß und Wind ja. Und auf... Auf den Dings, du weißt schon. Ja, ich weiß auf den, schon. Auf den Meereswellen und Wogen gewogt haben, während die Heinzelmännchen ein emsiges Landpack waren. Jawohl, emsig, niedrig, untertänig. Jetzt fang dich nur wieder. Diener. Pumuckl, Gartenzwerge gibt's ja gar nicht wirklich. Die sind doch bloß ein Spaß. Ja, Psst, still, die Frau Kunert kommt. Herr Eder? Ja, was ist? Herr Eder, schauen Sie, da ist er. Ist er nicht lieb, Herr? Ja, ja. Mein, wie er lacht, der Gartenzwerg unter seinen Mützen. Ja. Naja, da unten ist ein bisschen was weggebrochen, aber das sieht man ja nicht. Ja, ja, lachen tut er wirklich freundlich. Warten Sie, stehen gleich vor Ihr Fenster raus. So, Der ist in der Größe genau richtig. Das müssen Sie anschauen. Aber ich muss jetzt weiter. In 14 Tagen komme ich wieder wegen dem Schuhschrank. Auf Wiederschauen, Herr Eder. Ja, auf Wiederschauen und Dankeschön. Oh, oh, ui, ui. Den werde ich hinunterwerfen, den lieben netten Spaß. Ich werde... Lass die Tür auf, lass die Tür auf. Ich muss hinaus. Ich werfe den dummen Kerl vom Fenster. Da geblieben. Ich werfe den vom Fenster. Lass mich aus, lass mich aus. Nein. Ich beiße, lass mich aus. Nein, jetzt führ dich nicht so auf. Was tut dir denn das Zwergerl schon? Frau Kunert ist eine alte Kundin und hat mir schon viele Kundschaften zubracht. Schau. Er lacht doch wirklich freundlich unter seiner Zipfelmütze raus. Eine Zipfelmütze? Ja. Was Dümmeres kann man gar nicht am Kopf haben. Und was hat er da unter dem Mund? Das ist ein Bart. Ein Bart? Ja. Wenn man so klein ist, dann hat man gar keinen Bart. Bärte. Pfui, Gex. Bärte sind überhaupt das Allerletzte, was man haben kann. Aber geh. Und der Bart hier, der sieht aus wie ein gefrorener Wasserfall. Ja, und jawohl, wen schon? Ich glaube, der gefällt dir wirklich. Der widerliche Zwerg. Ja? Ich weiß schon. Du hättest lieber einen Gartenzwerg als einen Kobold. Nein. Aber ich kann ja nichts dafür, dass ich ein Kobold bin und kein Gartenzwerg. Und ich werde auch nie so geschleckt aussehen wie so ein blöder Wicht. Ja, du schaust auch gut aber aus. Aber ich werde dafür auch nicht in Scherben gehen. Jawohl. Und der da draußen, der geht in Scherben. Zwar bald. Und da steht ich. So wahr ich Pumuckl heiße. Aber ich sag dir. Wenn ich was runterschmeiße, so ist es der Wicht, der dann zerbricht. Schlicht zerbricht. Wicht zerbricht. Ist meine Pflicht. Jawohl. Und das reimt sich sogar. Still, still. Sei still. Da kommt wer. Also wenn der zu uns kommt und die Tür aufmacht, dann werde ich hinausspringen und den Zwerg hinunterwerfen. Nein, das wirst du nicht, daher. Gewalt warf ich den herunter. Ich lass dich nicht aus. Lass mich aus. Nein, lass mich weg. Ich werde dich jetzt in das Kastel da hinein verbannen. Dann kannst du nicht mehr raus. So, da. Ich werf da drinnen alles durcheinander. Sei still. Lass mich raus. Grüß Gott, Herr Eder. Herr Winkler, grüß Gott. Grüß Gott. Ihr Stuhl ist schon fertig. Hat ja bloß das Leimen braucht. Ja, das ist ja großartig. Wie viel macht's denn, Herr Eder? Ja. Alles werfe ich durcheinander. Alles, alles, alles. Was haben Sie da gesagt? Nix. Ich habe nur nachgedacht, wie viel das kostet. Das macht, sagen wir, 2,50 Mark. Herr Eder? Was tut denn da drin so in den Kasten? Da drin? Ja. Tut da was? Ja. Nein, da tut nix. Na. Ja, hören Sie das nicht? Das klingt ja, als wäre ein Hund drin oder was. Ich höre nix. Ach, da täuschen Sie sich bestimmt. Sie entschuldigen schon, ich muss jetzt meine Säge einschalten. 2,50 Mark macht's. Ja. Herr Eder, können Sie auf 10 Mark rausgeben? Wie bitte? Ich hab kein kleines Geld. Ach so, ja, ich kann schon rausgeben. Sieh, Herr Eder, da ist doch ein Hund drin. Ich bitte Sie, machen Sie den Kasten auf, sonst mache ich ihn auf. Nein, da ist nichts drin, nichts und niemand. Nicht aufmachen, nicht. Hui, hui, hui, hui. Was war denn das jetzt, Herr Eder? So ist recht. Jetzt ist er glücklich errasen. Das haben wir davon. Und ich hab doch gesagt, Sie sollten da nicht aufmachen. Weil ich dachte, ich müsste ein Tier retten. Aber ich sehe jetzt, dass da ja gar nichts drin ist in dem Schrank. Ja, weil er jetzt herausen ist. Wer? Der Pumuckl. Der Pumuckl? Aber ich sehe ja gar nichts. Weder draußen noch drinnen. Aber mir nichts glauben. Ich hab Ihnen doch gleich gesagt, dass nichts drin ist. Aber nein, aufmachen haben Sie müssen. Jetzt ist er heraus. Aber entschuldigen Sie, wenn nichts drin war, dann kann doch auch nichts herausgekommen sein. Da ist doch was unlogisch dran. Und Sie sagen zuerst, dass was drin ist, und wenn dann was rauskommt, sagen Sie, es war nichts drin. Da ist doch auch was unlogisch dran, oder? Also, Herr Eder, ich bin ganz verwirrt. Ich bin wirklich völlig ganz verwirrt. Macht nichts. Nehmen Sie Ihren Stuhl und vergessen Sie es. Auf Wiederschauen. Ja, ich vergesse es. Ja, und auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Pumuckl! Pumuckl! Der Gartenzwerg steht noch vorm Fenster. Da muss ich gleich hinausgehen und ihn festmachen. Herrschaftszeiten, jetzt kommt der Herr Winkler nochmal zurück und gerade aufs Fenster zu. Herr Eder? Ja? Ich habe ganz vergessen, mich vielmals bei Ihnen zu entschuldigen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh ja, jetzt hat's der Pumuckl geschafft. Jetzt hat er den Zwerg runtergeschmissen. Und gerade so, als ob ihn der Herr Winkler runtergeschmissen hätte. Aber Herr Eder, jetzt habe ich auch noch... Also, das muss mit dem Stuhlfuß passiert sein. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt an den Gartenzwerg hingekommen bin. Aber Herr Eder, ich ersetze Ihnen alles. Nein, lassen Sie das. Ich bin ja froh, dass er hin ist, der Gartenzwerg. Dann ja. Ist er ruhig. Wirklich, gehen Sie jetzt ruhig ein. Ja, also dann... Also auf Wiedersehen, Herr Eder, auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen, Herr Winkler. Da liegt der dumme Gartenzwerg als Scherbenberg. Hurra, hurra! Ich bin jetzt voll des Glücks, denn jetzt ist er in 1000 Stücks. Hurra, hurra! Das ist ein sehr schönes Gedicht, nicht wahr? Das ist das Gedicht eines Siegers über einen Gartenzwerg. Also sag sofort, dass das Gedicht sehr schön ist. Ich sag überhaupt nichts. Wieso? Mit dir hat man immer bloß Ärger. Jetzt darf ich die Scherben zusammenkehren. Also der liebe ordentliche Pumuckl, der hilft dir dabei mit Vergnügen. Ja, freilich. Ich habe ja neulich Ordnung gelernt, oder? Mhm. Und diese Ordnung, die wollen wir jetzt fein säuberlich anwenden. Also Gartenzwergscherben liebe ich ganz besonders. Jetzt geh weg da, sonst gehe ich dich mit drauf. Halt! Nicht den Schubkarren wegkehren. Der ist ja noch ganz, weißt du, und der ist aus Holz und hat richtige Räder. Da kann sich nämlich der Pumuckl hineinsetzen und du kannst mich schieben. Pass mal auf. So, und jetzt schieb mal. Geh zu. Ich kann mich da jetzt nicht stundenlang aufhalten. Wenn man ungehalten sein kann, kann man auch aufgehalten sein. Aber der Pumuckl hat durchgehalten und den Gartenzwerg weggehalten, jawohl. Weißt du? Und dann hat er noch, was weiß ich? Weißt du? Wie du jetzt ausschaust mit dem Schubkarren? Nein. Genau wie ein Gartenzwerg. Das hat aber jetzt gesessen. So einen Sprung habe ich den Pumuckl schon lang nicht mehr machen sehen. Ehrlich gesagt, der Meister Eder war ganz froh, dass der Gartenzwerg nicht mehr zwischen seinen Geranien saß. Aber nicht lange. Am nächsten Tag kam nämlich zufällig die Frau Kunert in den Hof. Und weil sie schon da war, wollte sie auch ihren Gartenzwerg besichtigen. Als sie ihn aber weit und breit nirgends entdeckte, ging sie zum Meister Eder in die Werkstatt. Grüß Gott, Herr Eder. Um Gottes Willen, die Kunert. Herr Eder, ich sehe meinen Gartenzwerg ja gar nirgends mehr. Ja, mein, Frau Kunert. Was? Da ist was passiert. Gestern hat ein Herr einen Stuhl abgeholt. Und wie er rausgegangen ist, ist er mit dem Stuhl versehentlich an den Zwerg hinkommen und drunten war er. Was? Ach, der ist kaputt gegangen. Ja, mei, es tut mir ja so leid. Ja, bloß der Schubkarren ist übrig geblieben. Aber wenn Sie meinen, ich ersetze Ihnen den... Jetzt rennst doch keinen Unsinn. Der ist ja bloß auf dem Speicher bei mir gestanden. So. Mein Mann wollte ihn ja schon wegwerfen. Außerdem haben wir noch einen. Was, noch einen? Ja, der ist genauso groß wie der da. Ja. Bloß hat er statt dem Schubkarren eine Angel in der Hand. Aha. Wissen Sie was? Ich bringe Ihnen den. Nein, wirklich nicht, Frau Gunert, nein. Okay, jetzt ziehen Sie sich nicht lang. Ich muss sowieso heute noch auf den Speicher nach. Ich bringe dann vorbei. Also wissen Sie, Frau Gunert, ich... Bis später, Herr Eder. Ich kann ja... Bis später, Frau Gunert. Oh mein. Ach sowas. Sag mal, hab ich da recht und ganz richtig mit meinen zwei angewachsenen Ohren gehört? Bringt die wirklich einen neuen? Ja, wirklich. Gartenzwerge, Gartenzwerge, Berge, Gartenzwerge, Scherbenberge. Lauter Scherbenberge macht der Pumuckl aus Gartenzwerge. Jawohl! Oh mein. Oje. Und es hat wirklich nicht lange gedauert, da hat die Frau Kunert ihren zweiten Gartenzwerg gebracht. Einen mit einer Angel. Und sie hat ihn wieder zwischen die Geranien gesetzt. Kaum war sie weg, hat der Meister Eder den Pumuckl gepackt und ihn vor sich hingestellt und ihm eine richtige Rede gehalten. Also Pumuckl, jetzt hör einmal gut zu. Ja. Man kann nicht einfach auf der Welt immer alles, was einem nicht passt, einfach kaputt machen. Ja, wo kämen wir denn da hin? Das weiß ich auch nicht, vielleicht nach Amerika. Man kann auch nicht jemand, der einem eine Freude machen will, einfach ins Gesicht sagen, bleib mir mit deiner Freudmacherei vom Hals. Es ist halt so, dass dem einen was gefällt, was dem anderen überhaupt nicht gefällt. Sehr richtig, jawohl, Man muss jeden auf seine Fasson selig werden lassen. Aha, bist du mit dem Gartenzwerg auf deine Dings da, auf deine Fasson selig? Nein, nicht, aber ich... Bin ich auf meine Fasson selig? Nein, aber die Frau Kunert... Sind das deine Geranien oder die von Frau Kunert? Freilich sind's die meinen, aber... Wen hast du lieber, die Frau Kunert oder mich? Dich natürlich, aber... Was ist dir lieber, ob die Frau Kunert gekränkt wird oder ich? Ich meine, wenn du schon mich lieber hast, dann... Was heißt da kränken? Ich will dich natürlich nicht kränken, aber... Kein Aber mehr. Genug der Aberei. Wenn alles so ist, wie du sagst, dann kann ich den Gartenzwerg jetzt getrost hinunterwerfen. Lass mich los! Wenn du so nicht einziehst, dann muss ich eben anders mir helfen. Pass auf, mit der Schnur da. Binde ich jetzt den Gartenzwerg am Fensterstock fest. Warum? Dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du ihn gar nicht mehr runterwerfen. Doch. Während kann ich ihn. Also während du ihn anbindest, kann ich ihn hinunterwerfen. Nein, Freundl, das tust du nicht. Das tue ich doch. Denn ich habe nicht nur ein Schnürl da, sondern zwei. Und mit dem zweiten binde ich dich so lang da am Schraubstock fest, bis ich draußen den Gartenzwerg festgebunden habe. Verstanden? Und zwar machen wir das gleich so... Und so? Nein, nicht! Lass mich aus! Nein, lass dich nicht aus! Ich kann mich hier gar nicht rühren! Das brauchst du auch nicht die nächsten fünf Minuten. Das ist Koboldschmach und Koboldschande! Jawohl! Ich will weg da! Ich will weg da! Gleich darfst du wieder weg! Ich habe ihn gleich festgebunden! Ja. Wo wickel ich die Schnur nur rum? Ah, vielleicht da um den Haken. Da sieht man's nicht so. Und von da spann ich das Schnürl darüber. Und wenn ich jetzt den Gartenzwerg... Ja, Kreuz, Birnbaum und Hollerstein. Ja, wie darf denn das gehen? Pumuckl? Nein, der Pumuckl war's nicht. Der ist ja noch festgebunden. Also das ist... War das, was da jetzt runtergefallen ist? War das vielleicht der Gartenzwerg? Ja, und er ist mir selber ausgerutscht. Mir selber ist er ausgerutscht. Gerade wie ich ihn anbinden wollte. Ja, sowas. Ja, darf denn das sein? Ja. Jetzt sei ruhig. Es darf sein, es darf. Und du darfst mich jetzt wieder losbinden. Ja. Und du darfst mich nicht schimpfen. Du darfst dich selber bei der Nase nehmen. Ja, das muss ich. Und ich darf dir großmütig verzeihen, weil du ihn selber hinuntergeworfen hast. Verzeih ich dir, dass du dem Pumuckl, Nachkomme der Klabauter, auf unwürdige Weise festgebunden hast. Ja, komm. Ich binde dich wieder los. Ja, und ich singe dir vielleicht ein Lied, altbekanntes Lied. Zwischen den Geranien, hier und auch in Spanien, fällt, du wirst kaum ahnen, jeder Zwerg hinanien. Hinab wollte ich singen, hinunter, futsch, kaputt, fertig, aus, Scherben. Jetzt geh her, auf, hilf mir die Scherben zusammen. Ja, mit Vergnügen. Ich bin mit Vorliebe damit beschäftigt. Ja, so. Nur die Angel ist noch ganz. Ja, die Angel kann ich auch brauchen. Ich werde mich nie mehr bücken, sondern alles, was hinunterfällt, nur noch heraufangeln. Ja, weil du so weit runter hast, wenn du dich bückst. Ja. Du, hallo, bitte kehr etwas langsamer. Es sind die schönsten Scherben, die es gibt. Die Scherben vom letzten Gartenzwerg, den die Frau Kunert hatte. Herr Eder? Ja? Herr Eder, grüß Gott, Herr grüß Eder. Grüß Gott, Herr Winkler. Ja, was führt Sie denn zu mir? Herr Eder, mein schlechtes Gewissen. Was? Ja, es hat mir so leid getan, dass ich Ihren Gartenzwerg kaputt gemacht habe. Aber ja, und da habe ich einen neuen besorgt. Aber. Ich habe zwar keinen mit einem Schubkarren bekommen, aber dafür mit einer Laterne. Und ich hoffe... Ah, Was war jetzt das, Herr Eder? Das? Ja. Das war, das muss... Ach, das ist aus dem Vorderhaus gekommen? Ja. Ja, ja, da werden wohl Kinder spielen und schreien. Also, es ging mir durch Mark und Knochen. Mir auch. Glauben Sie es mir. Mir auch. Ist es nicht zum Verrücktwerden? Noch ein Gartenzwerg. Diesmal einer mit einer Laterne, die man an eine Taschenbatterie anschließen kann und die dann echt leuchtet. Nachdem sich der Herr Winkler von dem Schreck über den Pumuckl-Entsetzensschrei einigermaßen erholt hatte, sah er die Schnur, die der Meister Eder ja für den vorhergehenden Gartenzwerg schon am Fensterpfosten befestigt hatte, und meinte: Ich bind ihn gleich fest, Herr Eder. Wissen Sie, für Kunden wie mich ist das besser, die nicht achtgeben und alles herunterwerfen. Und so ist es gekommen, dass der dritte Gartenzwerg fest angebunden war, als der Pumuckl sich wieder blicken ließ. Es begann schon zu dämmern. Wortlos starrte der kleine Kobold auf den Zwerg mit der Laterne. Plötzlich fragte er: Ob die Laterne wirklich echt brennt? Ja, freilich, warum denn nicht? Ob das schön ist, wenn die Laterne brennt? Nein, das... Dann sind die grünen Geranienblätter alle beleuchtet, ja? Ja. Kannst du die Laterne mal anzünden? Ja. Aber wer weiß, was du dann wieder anstellst. Und wenn ich ganz sehr bestimmt nichts anstelle. Na ja, probieren können wir es ja. Sieht aus wie Sommernacht und Leuchtkäfer. Mhm. Ich mag Sommernacht und Leuchtkäfer sehr gerne. So? Soll ich mich mal unter die Laterne setzen? Wenn du meinst. Ein Koboldslicht. Ein richtiges Koboldslicht. Aber ein Gartenzwerg hängt dran. Oh, hast du den? Den sehe ich eigentlich gar nicht. Nur der rote und grüne Lack glitzert. Mhm. Das glitzert mir recht angenehm. Du, ja? Das ist ein Licht zum Dichten. Ein Pumuckl-Dichtergelichter. Gib Acht, ich werde jetzt gleich dichten. Na, dann kann ich ja raufgehen und unser Abendessen richten. Ja, das kannst du. Mir wird's schon ganz dicht. Jetzt hab ich's. Als Scherben im Kübel sind Zwerge nicht übel. Doch Zwerg mit Laterne mag ich ganz gerne. Hui, schön. Was leuchtet denn dort beim Eder? Das ist was vor dem Fenster steht. Gehen wir mal hin. Ja, gehen wir hin. Ui, schau, wie nett. Ein Gartenzwerg mit einer Laterne. Fundig. Leuchtet das elektrisch oder mit einer Batterie? Ich seh's nicht. Halt mich mal rauf. Nein, du bist mir zu schwer. Angeln halt runter den Zwerg. Geht nicht. Der ist anbunden. Aber ich kann den Knoten von der Schnur aufmachen. Hab schon. Jetzt kann ich den Zwerg runterangeln. Oh. Ui. Was machen wir jetzt? Nix. Komm, renn mal davor, dass uns keiner erwischt. Ja, renn mal weg. Oh, der schöne Gartenzwerg. Ja, was ist denn jetzt? Hast du glücklich doch runtergeschmissen. Nein, ich war es nicht. Ich habe gedichtet und ja. war so ganz froh. Und jetzt ist er hin, mein schöner Gartenzwerg. Wie denn das? Zwei Buben waren es. Also zwei Buben? Ja, die wollten ihn bloß bewundern und anschauen. Oje. Warum bin ich denen nicht nachgelaufen? Warum habe ich die nicht wenigstens zum Stolpern gebracht? Ich war ganz stocksteif vor Schreck. Aber wenn ich die wiedersehe, dann... Man kann doch nicht einfach Gartenzwerge kaputt machen. Ja, was du nicht sagst. Noch vor ein paar Stunden. Ja, das war ja auch etwas ganz anderes. Den konnte ich nicht leiden. Aber die Frau Kunert konnte ihn leiden. Das ist mir egal. Das war dir aber egal. Ja, jawohl. Nur wenn du was leiden kannst, dann darf es niemand kaputt machen. Das ist ja auch etwas ganz anderes. Ist nichts anderes. Ah, da. Was hast denn? Die Laterne. Die leuchtet ja noch. Ja? Oh, weißt du was? Du musst den Gartenzwerg wieder zusammenleimen, damit er die Laterne wieder tragen kann. Ich glaube, ich höre nicht recht. Du willst... Und ich helfe dir dabei. Ich bin ein ganz großer Gartenzwerg-Zusammenleimen-Helfer. Na ja, probieren können wir es ja. Ja, probieren können wir es. Aber ja. Ob das dann so wird, dass wir ihn da wieder rausstellen können... Wir stellen ihn doch nicht heraus, sondern hinein in eine dunkle Ecke, wo ganz hell die Laterne leuchtet. Und wo ihn niemand sieht. Aber nein, wo ihn niemand mehr herunterwerfen kann. So geschah es dann auch. Und da steht er noch. Was der Meister Eder zu Frau Kunert gesagt hat, als sie kam, um ihren Stuhl zu holen und nach ihrem Gartenzwerg gefragt hat? Ganz einfach, die Wahrheit. Nämlich, dass der Gartenzwerg hochgeehrt oben in der Wohnung steht. Welcher Gartenzwerg? Nun ja, danach hat sie nicht gefragt, denn schließlich konnte sie ja nicht wissen, dass es drei von der Sorte gegeben hat.